Geist auf versteigendem Fleiß. Ist die Zeit, die uns bleibt, nur ein mittelloses Mittel, da sie leider verstreicht. Zeitgeist, mit der Zeit steigt der Geist. Um geistige Zeiten steigern den Fleiß. Auf versteigendem Fleiß ist die Zeit, die uns bleibt, nur ein mittelloses Mittel, da sie leider verstreicht. Es war eine leichte Zeit, doch mit Leichtigkeit können wir euch sagen, diese Platte war nur Zeitvertreib. Aber die meiste Zeit sind wir zeitlich leicht in Eile, weil uns die Zeit nicht reicht. Im Reich an Zeit feilen wir an jeder Kleinigkeit, während die Zeit verstreicht. Dafür ist Zeile für Zeile so scheiße heiß, dass uns der Brandschutzverein mit Eis beschmeißt. Doch man meint, ich sei durch meine Style und Fleiß cool und süß zum gleichen Teil wie Speiseeis. Und die Konkurrenz entgegen, sie wird kreidebleich von Neid und Wein. Doch das ist mir einerlei, denn ich schaue in das Land bis ins kleinste Detail und sehe keinerlei Gegner weit und breit. Ich denke, unsere Zeit ist reif. Eins, zwei, Zeit vorbei. Zeitgeist, mit der Zeit steigt der Geist. Um geistige Zeiten steigern den Fleiß. Doch für steigenden Fleiß ist die Zeit, die uns bleibt, nur ein mittelloses Mittel, da sie leider verstreicht. Zeitgeist, mit der Zeit steigt der Geist. Um geistige Zeiten steigern den Fleiß. Doch für steigenden Fleiß ist die Zeit, die uns bleibt, nur ein mittelloses Mittel, da sie leider verstreicht. Die Platte ist vorbei, Vitamin C, Lil Chris und Creeper, das war Hypervitaminose. Bei Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage oder fragen Sie einen Arzt oder Apotheker. Biatch!